Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wenn wir jetzt gleich einsteigen, genau, da wollte ich gerade nachfragen, wer nimmt auf? Das hat sich jetzt Vaku schon bereit erklärt, Harry nimmt auch auf. Das ist nett, da schon mal ein Danke vorab von mir schon mal dafür. So, dann damit, herzlich willkommen zur 44. Vorstandssitzung des aktuellen Landesvorstandes, der aktuell wohl auch noch der vorerst geplant letzte des aktuellen Vorstandes auch vor der Auszählung der Briefwahl. Ach so, kommt doch eine, ja? Ja, vertan. Okay, dann ist das die vorletzte vorerst. Gut. Wir als Vorstand sind zu allem erstmal bis auf eine Person anwesend. Damit sind wir beschlussfähig. Wir schauen nochmal nach. Wir haben, glaube ich, auch noch nichts, weitere andere Sachen noch nicht gesetzt. Also als Versammlungsleiter wurde ich jetzt gerade erkoren. Protokollant hat sich jetzt Isan bereit erklärt. Ich glaube, da sind auch wieder unterstützende Kräfte im Hintergrund auch noch, die da mithelfen. Auch erstmal da wieder auch noch ein Dankeschön an Isan und Team und auch das LAFO-Team für die Vorbereitung der Sitzung, unter anderem auch dem Herumschubsen der Tickets für den heutigen Tag auch noch. Also da schon mal vielen Dank. So, anwesend sind vom Vorstand Orange Bay, Bali, Daniel, Tatjana und ich, Elda. Damit sind wir ja dann auch beschlussfähig, das haben wir, glaube ich, gerade auch schon genannt und kommen dann auch direkt schon zum ersten Punkt, den wir bestimmen, und zwar einmal das Protokoll der vorherigen Sitzung. Ich gehe davon aus, dass es von allen zur Kenntnis genommen worden, gelesen worden. Ich gehe da wieder mal auch gerne rum, von oben nach unten, ob es dem zugestimmt ist, so als kleiner Mikrofontest. Wir fangen einmal oben an bei Bali. Dafür gelesen. Daniel? Sieht gut aus. So, ich bin auch dafür. Frank? Sowohl gelesen, auch zur Kenntnis genommen, ja. Ja, kurzes Ja hätte gereicht, danke. Tatjana? Alles okay. So, dankeschön. Dann erstmal wunderbar. Dann freue ich mich schon mal. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, zu den Berichten des Landesvorstandes. Leider, Frank, du bist direkt der Erste in der Reihe. Einmal kurz genannt, ansonsten lese ich gerne das vor, was da schon steht. Ja, es waren wieder, ich glaube sogar zwei Sitzungen des Bündnisses, wo wir ja dabei sind, wo ich mitgemacht habe und die auch gehostet werden auf dem, ich habe schon Koordinierungsschwierigkeiten, also ist auch völlig egal, wo wir die Sitzung gemacht haben. Ja, da war ich auf jeden Fall dabei und eine Folge-Sitzung auch. Ein bisschen in Tickets geguckt und das ist das Letzte, an was ich mich jetzt gerade erinnere. Ja, es gab noch so einen kleinen LPT zwischendurch, aber kein Ding. So, dann kommen wir direkt zum... da war was, ich erinnere mich dunkel, ja. Es ist nicht schlimm, kann man schon mal schnell außen vorne. Ja, gehen wir weiter zu Bali, bitteschön, deinen Bericht kurz. Ich versuche ihn kurz zu halten. Also Wahlkampfkoordination, da hatten wir eine gemeinsame Sitzung, da war Frank übrigens auch BTW. Ich war auch bei der anderen BTW, Wahlkampfkoordinationssitzung. Schatzmeisterei greift mich gerade an, Abrechnung LPT Dortmund, Orga Herne. Und im Moment treiben mich mit vielen und Kontakten an die VKVs, die KVs, die Mitglieder und auch mit unserem Vermieter wegen Schlüsselbestellung. Viel Mumble, die Sitzung erspare ich euch, in denen ich alle war. Und ein bisschen RT habe ich auch gemacht. Altlasten wegschaffen. Vielen Dank. Also von mir auch in aller Kürze. Ich habe neben dem üblichen Tagesgeschäft mich auch in der AGÖA NRW ein bisschen eingeklinkt. Ich war auch auf dem LPT in Dortmund. Ich glaube, einige davon haben es gesehen, dass ich auch da die Versammlung mitgeleitet habe. Ansonsten halt auch wirklich das typische Tagesgeschäft. Wir kommen dann weiter zu Daniel. Bitteschön. Ich habe auch wieder Ticketschubsen gemacht, Altlasten auch mal wieder bereinigt und auch aktuelle Tickets wieder bearbeitet, habe den LPT vorbereitet, durchgeführt und Briefwahl entsprechend mit vorbereitet und durchgeführt, beziehungsweise Auszählung kommt ja noch, habe LGS nochmal aufgeräumt, umgebaut und ausgeräumt teilweise, Wahlkampforganisationen und da wieder gemacht und organisiert. Bei ÖA habe ich. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir dann zum nächsten Punkt zu Tatjana. Bitteschön. Ja, ich war auch bei einem LPC und da nochmal danke an alle, die auch so im Hintergrund ein bisschen mitgeholfen haben. Dann ja, Tickets, ein bisschen Korrespondenz mit einigen von euch und ja, das war's. So, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir alle einmal durch. Gibt es denn zu den Berichten denn Fragen, entweder seitens hier des Vorstandes oder auch der Zuhörerschaft? Das sieht nicht danach aus. Also dann können wir dann auch direkt zum weiteren Punkt übergehen. So, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Einmal zu den Berichten in der Statistik. Da sehe ich jetzt aktuell die Mitgliederzahlen im Stand von vom 11.7. Oh, Frank hat noch eine Wortmeldung. Ich hoffe dazu oder schon vorher. Nee, dazu. Also ich habe versucht, das jetzt so zu timen. Ich wollte vorschlagen, für den nächsten Vorstand sich zu überlegen, ob denn das Sinn macht, hier immer alles Mögliche aufzuführen mit 000 oder ob man darauf verzichtet oder aber mehr darauf achtet, das auszufüllen. Weil das hatten wir ja auch im letzten Protokoll. Also keine Frage, es ist gearbeitet worden. Bali hatte auch ganz viel zu tun. Ist jetzt überhaupt kein Vorwurf, im Gegenteil. Einfach nur eine Überlegung, wie man halt damit umgeht, weil dass es nie ausgefüllt wird, ist sicherlich nicht so schlau. Ja, dann antworte ich doch direkt darauf, weil die Frage ja mich betrifft. Oh, Bali, du hast eine Wortmeldung. Das ist nett. Dann bitte. Oh, Entschuldigung. Also ich habe vor 3 Stunden das letzte Mal geguckt. Leider funktionierte das Sage seit 3 Tagen nicht. Ansonsten hättet ihr auch die VKV-Bestände bekommen. Deswegen sei es mir nachgestellt, dass ich das jetzt heute nicht geschafft habe in der Sitzung, weil ich komme an die Zahlen gerade nicht dran. So leid es mir tut. Ich liefere das dann nach. So, da hat jetzt Frank noch eine Wortmeldung zu. Bitte. Ja, das nicht falsch verstehen. Das war ja jetzt nicht hier als Vorwurf gedacht, überhaupt nicht. Es ist sehr interessant zu erfahren, dass das Sage nicht funktioniert, weil das soll ja auch nicht sein. Wir zahlen ja auch dafür. Und ich glaube, es ist ja keine Piratendienstleistung, sondern extern. Das ist schon seltsam. Ja, Aber gut, danke für die Info und. ich kann nur das Moment, Moment, Moment, sagen. Moment, Moment, bitte, bitte, bitte. Wir haben Wortmeldungen. Kleiner Augenblick. Gerne. So, Daniel, bitte. Lass Harry den Vortritt, weil ich glaube, er hat einen aktuelleren. Ah, okay, dann Harry, bitte, hast du einen aktuelleren Stand? Ja, und zwar geht es darum, aktuell, und das ist das, was ich weiß, scheinen sämtliche Verwaltungssysteme auf Bundesebene nicht zu funktionieren. Aktuelle Prognose ist unter vorgehaltener Hand, und das sei hier fürs Protokoll ausdrücklich gesagt, unter vorgehaltener Hand geht man nicht davon aus, dass es diese Woche noch dazu kommt, dass die Systeme wieder offen, also wieder funktionieren werden. Ja, okay, Wenn also. ich dann im Rahmen meiner Wortmeldung noch kurz ergänzen darf, auch das ist auch der Grund, warum ich diesmal auch keinen heutigen Stand eingetragen habe, sondern den vom 11., weil das ist das Datum, wo das System zuletzt. Oh, okay, gut. Also ich sehe auch zum Vergleich, zum 1.7. sind auch dann auch nur, was sind das, fünf stimmberechtigte Mitglieder dazugekommen. Also nicht insgesamt, sondern es sind noch 5 der vorher gemeldeten jetzt auch stimmberechtigt zusätzlich. Ich gehe davon aus, das hat wahrscheinlich irgendwas auch mit dem LPT zu tun. Okay. Bali, du hattest gerade noch Zwischenruf gehabt. Hat sich das jetzt damit erledigt oder kommt da noch, oder hast du da noch was zu? Ich muss mich nicht entschuldigen für Sachen, für die ich jetzt gerade nichts kann. Und ich wollte mich auch nicht entschuldigen. Achso, okay. Hat, glaube ich, auch keiner jetzt hier als persönlichen Angriff der an die Schatzmeisterei irgendwie jetzt empfunden. Also ich jetzt aber gerade auch nicht. Also dann ist das schon mal gut. Gibt es da noch weitere Nachfragen? Ich glaube, Frank, sehe ich gerade, hast du noch eine Meldung, bitte? Nee, ich will da nicht drauf rumreiten, aber das ist jetzt, finde ich doch echt spannend, was dann zufälligerweise rauskommt, dass die Systeme im Bund nicht funktionieren. Finde ich schon krass. Aber egal, wir sind jetzt hier Landesvorstand, wir wissen das jetzt und dann können wir weitermachen. Frank, entschuldige, wenn ich mich da jetzt mal einklinke. Ja. Ich habe die Info sofort weitergegeben, als sie an mich herangetragen wurde. Das heißt, ich gehe davon aus, Daniel wusste im genau gleichen Moment Bescheid und hat dann dementsprechend da auch weitergegeben. Also, dass ihr nichts wusstet, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich wollte niemandem auf die Füße treten, also mea culpa. Aber in der Gruppe, glaube ich, wussten wir das nicht. Oder habe ich das, bin ich der Einzige? Dann habe ich es übersehen, tut mir leid. Nein, nur im Rahmen der Verwaltung. Weil die gesamte Verwaltung wurde Verwaltungsverteiler direkt noch. Ich habe, sage ich mal, autark seitdem weitergearbeitet, aber es ist dadurch leider momentan nicht mehr in die Datenbank auf. Ah, okay. Ich würde auch jetzt vorschlagen, dass wir dann auch diesen Punkt jetzt auch zumindest auch schon für die nächste Sitzung schon mal mit vorbereiten, dass wir da nochmal einen Sachstandsbericht nochmal bekommen und idealerweise auch wir als Vorstand natürlich dann auch da eine Rückmeldung bekommen, wie weit da es da läuft. Ich gehe davon aus, dass wenn es schon so klingt, dass es diese Woche vermutlich da keine Rettung oder keine Reparatur ermöglicht ist, dass wir zumindest im Laufe der nächsten Woche da Bescheid wissen. Kann ich das so so annehmen als solches? Oder ich weiß nicht, Daniel, kannst du, glaube ich, was dazu sagen? Ich würde sagen, wir können darauf hoffen. Okay, ja, zumindest also nur, dass wir dann eben auch den aktuellen Stand dann auch wissen. Also zumindest, dass nächste Woche wieder der aktuelle Stand uns dann auch als Vorstand mitgegeben wird. Ja, selbstverständlich. Okay, dann danke auch dafür. Dann würde ich auch sagen, einfach, dass wir das einfach als nächsten Punkt in der Tagesordnung bei der nächsten Sitzung dann nochmal separat behandeln, damit wir dann da nochmal einen Punkt haben. Gut, dann gehen wir da auch weiter zum Punkt, beziehungsweise gibt es da noch weitere Fragen zu? Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir direkt weiter zum Punkt Termine. Da haben wir schon ein bisschen was eingetragen und es wird auch noch gerade noch ein bisschen was eingetragen. Ich schaue gerade noch mal oder warte noch ein bisschen, bis da was passiert. Kann aber, glaube ich, schon direkt mit dem ersten Punkt starten. Das ist nämlich auch einer, der schon übermorgen stattfindet. Und zwar ist das der 17.07.21, ganztägig ein landesweiter Aktionstag gegen das Versammlungsgesetz. Gegen das NRW-Versammlungsgesetz natürlich. Also ich glaube, teilweise sind wir auch gegen das Versammlungsgesetz bei einigen anderen Ländern auch, weil die, glaube ich, ähnliche Ziele verfolgen. Dazu noch ein wichtiger Termin, der da noch kommt, ist dann der 19.07., das ist denn kommende Woche am Montag um 18 Uhr. Dann ist nämlich der letzte, beziehungsweise ab 18 Uhr ist die Abgabe der Unterstützerunterschriften zur Bundestagswahl nicht mehr möglich, so rum eigentlich. Das heißt, bis dahin muss alles abgegeben sein. Dann haben wir den 1.8.2021 um 16 Uhr. Da gibt es dann die Fortsetzung des Landesparteitages NRW 21.1. mit Auszählung der Briefwahlen dann auch. Das Ganze wird dann natürlich von einem sehr sympathischen Versammlungsleiterteam dann auch begleitet. So, dann haben wir den 8.8.21 um 11 Uhr. Da ist dann die nächste Datenschutzschulung im Mumble, beziehungsweise müsste eigentlich sogar noch, theoretisch nicht sogar eine davor. Ich weiß nicht, vielleicht, es müsste eigentlich um 23.7. auch noch eine sein oder ist die ausgefallen? Weiß das jemand? Oder ja, bitte. Die ist ausgefallen. Ah, okay, danke für die Mitteilung. Dann weiß ich Bescheid. Also am 23.07. findet keine Datenschutzschulung statt. Also unüblicherweise, ich gehe auch von aus, dass es wohl sommerurlaubsbedingt auch sein könnte. Also da lassen wir mal da den Leuten auch mal das bisschen Freizeit noch mit dazu. Dementsprechend also eine am 8.8. ist also auch nicht mehr lange hin. Und auch am 13.08.21 nochmal um 19 Uhr auch nochmal eine Datenschutzschulung in Mumble. Die Links findet ihr dann auch im Pad beziehungsweise dann im Protokoll in dem speziellen Bereich. Ein großes Datum, was noch kommt, ist ganz klar der 26.09.21. Das ist dann der Tag der Bundestagswahl. Ein natürlich für uns sehr, sehr wichtiges Termin. Und dann gibt es danach schon wohl als Vorschlag gedacht, weil ich glaube, der bisher ist nur die Reservierung beschlossen, glaube ich, irgendwie so hat. Und zwar der 23., 24. Oktober ist zumindest die Planung für die AV zur Landtagswahl NRW 20, also 21. Zwei, nee, das ist die erste, also so wie es aussieht derzeit in Herne. Zumindest ist das aber Stand der Planung. Gibt es da Fragen zu den Terminen oder Ergänzungen vielleicht sogar? Ja, das werde ich jetzt gleich im nachfolgenden Antrag erklären, glaube ich. Ah, okay, ja, ich sehe schon, der nächste Antrag, der handelt auch darüber. Okay, gut, dann machen wir es dann gleich da im einzelnen Punkt. Ansonsten zu den anderen Terminen noch irgendwie Fragen oder Anmerkungen? Das scheint nicht der Fall zu sein, also können wir dann tatsächlich auch zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Das wären einmal die Anträge an den Landesvorstand. Wir haben mit Antrag 466492 einen Antrag von Balli für die AG Events. Und zwar geht es hier um die AV-LTW NRW 2021-2. Fragezeichen war schon gerechtfertigt, weil das ist, ist unsere erste AV zur Landtagswahl in diesem Jahr. Dementsprechend ist das die 21 nur. Aber ist nicht weiter schlimm. Hier ist noch der 9. und 10. 10.10.21 eingetragen. Balli als Antragsteller, magst du deinen Antrag kurz vorstellen? Aber selbstverständlich, es gibt mehrere Dinge dazu zu sagen. Also es ist die Aufstellungsversammlung für die Landtagswahl in 22. Wir werden zeitgleich aber auch ein LPT abhalten müssen, weil ich bis dahin, glaube ich, geschafft habe, dass wir diverse Kreise leider auflösen müssen. Das heißt, wir müssen eigentlich beides machen. Also, es ist uns gelungen, wieder die AV in Herne zu reservieren. An den Kosten und Gegebenheiten vor Ort hat sich nichts verändert. Vaku hat dankenswerterweise angelehnt an den Finanzantrag das ins Wiki geschrieben und auch noch hier unten drunter. Ich möchte jetzt nun bitten, den Schreibfehler Mai hatte ich aus Versehen kopiert, in Oktober zu ändern und das Datum zu ändern und das auf den 23. 24. zu setzen, Samstag, Sonntag, weil uns wichtige Leute am 10. fehlen würden. Gott sei Dank ist das dann auch noch frei. Das ist dann das letzte Wochenende der Herbstferien. Ja, vielen Dank. Gibt es denn da Fragen zu? Ich sehe schon jemand im Sprechenraum. Vaku, bitte. Ich wollte nur sagen, das mit Mai ist eigentlich kein Verschreiben, sondern die Landtagswahl ist im Mai. Deswegen, so war das gemeint. Und es hat sich halt, während ihr das abgestimmt habt im Umlauf, hat sich herausgestellt, dass wichtige Leute an dem Tag nicht können. Und deswegen denke ich, dass ihr dann heute über den späteren Termin abstimmen könnt. Ja, denke mal, das können wir dann auch tun. Also ich würde dann auch ganz klar favorisieren, dann auch den 23., 24.10. dann auch zu setzen. Ich weiß auch, dass es in Herne auch Probleme gab, technischer Natur. Ist da alles geklärt inzwischen? Ein kurzes Jahr würde mir reichen. Blick schweift ein bisschen Richtung Daniel. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich schon eine Antwort von Buddy bekomme. Du hattest eine Antwort bekommen von mir. Das liegt noch auf deinem Schreibtisch als Zettel und dass du dich an unseren Piraten in der Akademie wenden sollst, wie das technisch im Moment aussieht. Also okay, dann ist richtig, das... Ja, stimmt. Nee, ist noch offen, genau. Also den Zettel habe ich hier noch liegen und ich habe ihn noch nicht. Aber im Zweifel, wir kriegen es zumindest so gut wie letztes Mal kriegen. Okay. Also wir haben ja schon zwei Parteitage ja da drin auch schon gehabt und da hat es ja auch funktioniert. Ich gehe davon aus, dass da an den technischen Begebenheiten vor Ort hat sich da auch nicht großartig was geändert. Balli, du hast noch eine Wortmeldung, bitte. Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt von einer Präsenzveranstaltung ausgehen. So, sonst hätten wir das ja auch anders ausgeschrieben. Wir können kurzfristig natürlich immer noch auf Hybrid umsteigen, aber geplant ist das endlich mal wieder als Präsenz. Okay, Frank, du hast auch noch was zu ergänzen, bitte. Ja, genau. Also auch geht eigentlich in die gleiche Kerbe. Ich wollte nur Daniel bitten, wenn er die Möglichkeit hat, vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen mal diesen Anruf zu machen, um halt die technischen Belange zu klären, damit wir notfalls, also damit wir wissen, ob wir notfalls auch einen Online- bzw. Hybrid-Parteitag da machen können und eine Hybrid-AV. Jo, gern. Also kommt dann quasi noch ein zweiter Bericht für die nächste Sitzung dann dazu, oder? Dankeschön schon mal. So, auch mein Dank natürlich auch. Da werkeln wirklich jede Menge Leute im Hintergrund. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Danke. So, gibt es denn hier noch weitere Fragen zu dem Antrag? Ja, vielleicht noch. Ich glaube, dein Zwischenruf war jetzt, glaube ich, schneller als Eiselfs springen in den Sprechenraum. Dann nehme ich erstmal dich, Orange Bay, einmal. Ja, ich wollte eigentlich jetzt nur wissen, ob ich mich kurz einloggen soll und die Daten ändern soll oder ob gerade jemand eingeloggt ist, der die Daten ändern kann, falls wir jetzt gleich abstimmen. Ja, wir stimmen ja dann gleich über eine geänderte Form ab. Das machen wir dann nochmal separat. Das haben wir ja immer bisher auch mal gehalten, dass wir es als extra Punkt dann, also als neue Abstimmung dann mit unten einfügen. Eiself, du hast auch noch eine Frage. Man hört dich nicht. Hört ihr mich jetzt? Ah, jetzt bist du zu hören. Bitte. Ich habe nur eine Frage, weil ich das jetzt nicht ganz mitbekommen habe. Der Harry hatte ja eben auch schon gefragt, soll das nur eine AV werden oder auch gleichzeitig LPT, wo auch Wahlprogrammbausteine eingereicht werden können? Also die Planung ist, dass wir tatsächlich beides stattfinden lassen wollen. Also beides wieder parallel, wie wir es ja auch häufiger bei AV auch schon einmal hatten. Ich glaube, die einzige Ausnahme, die es gab, war tatsächlich die in Bielefeld, die AV zur Bundestagswahl. Die konnte man dann auch nur als AV stattfinden lassen. Aber ich denke mal, die grobe Planung ist vielleicht tatsächlich sogar beides hinzubekommen. Aber das muss man ja sehen, wie es dann wirklich bis dahin aussieht oder noch einiges mehr dazukommt. Orange Bay, du hast noch eine Nachfrage oder noch eine Wortmeldung dazu? Nur kurz der Hinweis, danke Frank, dass du das gerade aufgebracht hast. Und deswegen hier nochmal der Hinweis, Anträge zum Programm können immer eingereicht werden. Wir brauchen da kein LPT zu beschließen. Anträge können immer eingereicht werden. Und bis die Frist abgelaufen ist zu einem LPT, der dann irgendwann feststeht, können die auch immer noch geändert werden. Das heißt also, einreichen ist heute, morgen, übermorgen immer möglich. Dankeschön. Genau die Info wollte ich eigentlich auch irgendwo noch weitergegeben haben, habe ich aber tatsächlich gerade verpasst, es noch zu sagen. Balli hat noch eine Wortmeldung dazu. Bitteschön. Ja, dann muss ich den Antrag ändern. Dann muss ich sagen, ich beantrage hiermit die AV und den LPT und so weiter. Und auch mit dem geänderten Datum. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber ich muss dann ja beides beantragen. Okay, also hier wird jetzt gerade die Durchführung der AV und auch der LPT selber an sich. Im Grunde ist das ja eher umgekehrt gedacht. Also wir wollen jetzt erstmal die Miete der Halle erstmal beschließen. Und daher finde ich das jetzt persönlich jetzt nicht störend, wenn da der LPT noch nicht drinsteht. Und ich würde den dann auch erst beantragen, wenn wir erstmal die technischen Hintergründe geklärt haben. Weil wir können vermutlich keine AV und LPT parallel stattfinden lassen in hybrider Form. Das einmal, wenn das wirklich jetzt da nicht geklärt ist, dass das funktioniert. Und zum anderen können wir das immer noch, ich sage jetzt mal in 2 Wochen, wenn wir da schon wieder mehr wissen, dann vielleicht sogar nochmal separat beantragen. Das wäre, glaube ich, dann auch die elegantere Lösung in dem Falle. Wärst du damit einverstanden, Balli? Nicht ganz. Ich hätte jetzt einfach nur geschrieben, den LPT und die AV dann und das durchzuführen, weil das, wenn wir LPT brauchen, ist eh klar. Dass wir die AV brauchen, ist auch klar. Von daher, warum nicht jetzt gleich? Ja, dann würde ich das auch mal sagen, dass wir das in die Anmerkung mit einsetzen, dass wir dann auch dann da gleichzeitig dann auch den LPT 21.2 ist es dann beschließen dazu. Gut. Gibt es da noch weitere? Vaku ist noch im Sprechenraum. Bitteschön. Ja, Elder, ich habe eigentlich die gleichen Bedenken wie du. Ich finde das jetzt eigenartig, dass ihr jetzt sofort auch noch ein LPT mit beschließen wollt. Wir sind, wie gesagt, von einer Präsenzveranstaltung ausgegangen, aber die Zeiten ändern sich sehr, sehr schnell und es deutet doch schon sehr vieles darauf hin, dass wir zumindest eine hybride Veranstaltung anbieten müssen im Herbst, selbst wenn das noch genehmigt werden könnte, dass man sie als Präsenzveranstaltung macht. Also von daher würde ich auch vorschlagen, bleibt bei dem ursprünglichen Antrag. Dann haben wir zumindest schon mal einen Termin für ein AV. Und vielleicht wollt ihr alles andere dann auch dem zukünftigen gewählten Vorstand überlassen, wäre jetzt so mein Vorschlag. Ja, also da schweift mein Blick zum Antragsteller über. Wie sieht's da aus, Balli? Also kannst du dich damit anfreunden? Ich kann mich damit anfreunden. Das ist vollkommen okay und ein vernünftiger Einwand. Absolut. Also wir können das jetzt erstmal mit der AV beschließen. Punkt. Und den LPD dem neuen Vorstand überlassen. Gerne. Ich lehne mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das würde ich gerne dem nächsten Vorstand überlassen, weil das ist ja einer, bei dem ich definitiv nicht dabei sein werde. Aber gut, ich würde auch sagen, dass wir auch diesen Antrag auch entsprechend auch ändern, dass er dann auf den 23. 24.10. passt und dann auch gleichzeitig dann auch zum also auch noch weiter noch offen lässt, dass wir da noch ein LPT noch dazu machen, aber als allgemein erstmal als AV halt, weil das ist auch die primäre Veranstaltung, die wir da auch tatsächlich durchführen wollen. Eiself, ich sehe dich nochmal kurz im Sprechenraum, bitte. Aber das würde ja bedeuten, dass man Kandidaten aufstellt, ohne dass überhaupt ein Wahlprogramm Möglichkeit besteht. Also das finde ich jetzt nicht prickelnd. Also zudem, also es gab schon ein paar Parteitage seit der letzten Landtagswahl und seitdem gab es auch die Möglichkeit, auch Programmanträge anzureichen. Soweit ich weiß, gab es da auch bisher nur zwei, die überhaupt kamen, wovon auch noch einer davon ja auch beschlossen wurde, auch nach langer, langer Diskussion. Aber auch weiterhin, wir werden definitiv auch noch einen Landesparteitag dann auch machen für Wahlprogramm, ganz klar. Also ich würde sagen, es wird sogar dringender werden, wenn dann auch noch eine Menge Wahlprogrammanträge bei uns reinkommen und wieder sehen, okay, da läuft ein Postfach voll mit Wahlprogrammanträgen, dann würden wir auch schon sagen, ja, ich glaube, wir können auch kurzfristiger versuchen, noch einen Landesparteitag noch auf die Beine zu bekommen, damit wir das ins Programm reinschießen können, was denn da auch rein will und rein darf dann auch. Gäbe es denn da noch weitere Fragen, Anmerkungen zum Antrag? Das scheint nicht der Fall zu sein, also würden wir dann auch... Ah, okay. Moment, wer schreit? Ich habe zurück. Ich ziehe zurück. Ah, okay, danke, das hat mir jetzt geholfen. dann würde ich sagen, dann stimmen wir dann über den geänderten Antrag ab, und zwar geändert auf den 23.24.10. über die Durchführung einer AV in Herne zum Zeitpunkt dort zu den Preisen, die da auch stehen. Ich gehe von oben nach unten durch den Vorstand durch. Ich fange oben beim Balli an. Balli, bitte. Ich bin dafür und schreibe gleich die E-Mail, dass wir uns entschieden haben, weil die gute Frau, Ansprechpartnerin, im Urlaub geht ab nächsten Montag. Okay, Auftrag würde dann danach noch rausgehen. Daniel? Bin dafür, aber Balli, bitte das, was du nach geschlossenem Antrag machst, sag bitte erst danach und nicht in deine Abstimmung. Ja, ich bin auch dafür. Dann geht's weiter. Frank? Dafür. Und einmal Tatjana? Vielen Dank. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen und wir haben dann demnächst eine AV in Herne. Das freut mich besonders. Danke, danke. So, damit kommen wir dann auch schon zum nächsten Antrag. Lass mir kurz Geduld. Okay, und zwar einmal den Antrag 467505, ein Finanzantrag des VKV Recklinghausen. Antragsteller ist Yoshi Bär, der auch schon im Sprechenraum drin ist. Uwe, was willst du, sagt man im Spott. Ja, grüßt euch erstmal. Ja, wir haben mal wieder unsere Inventur gemacht, machen wir ja jährlich bis auf letztes Jahr, weil es sie Hund hat. Wir haben mal wieder festgestellt, dass unsere Boxen in die Jahre gekommen sind oder gestellt. Wir wollen uns neue anschaffen. Ich habe unten mal links ein System ins Auge fassen reingestellt. Ja, es geht einfach darum, das Handling zu verbessern. Wir haben ja alles in der Hütte. Und die alten Boxen, die haben sich so langsam aber sicher zerlegt. Ein bisschen haben wohl eine Maus auch dazu gesorgt. Fanden wir auch nicht so toll. Na, und deswegen wollen wir die uns anschaffen. Wie immer, wir haben unseren Schatzmeister. Da trage ich die Sachen alle ein, was ich fabriziere. Und so, vielen Dank. So wie immer sehr vorbildlich natürlich dieser VKV. Also ich kann es gar nicht sagen. Ich bin immer wieder begeistert, wie toll das auch alles läuft. Nein. Also auch hier wieder, gibt es denn Fragen seitens des Vorstandes, der Zuhörerschaft zu diesem Antrag? Gut, das... Ich finde das sehr gut, vor allen Dingen, weil ja die Landtagswahl vor der Tür steht und der VKV Recklinghausen mit der Ausstattung sicherlich das ganze Ruhrgebiet rocken wird. Und dafür bedanken wir uns dann schon mal jetzt. Warte ab, da kommt gleich noch ein Antrag. aber gut. Ja, gerne, danke. Also auch weiterhin, ich kann jetzt nochmal stellvertretend auch als einer der Piraten aus dem VKV Recklinghausen natürlich auch sagen, ja, wir versuchen auch schon, das Ruhrgebiet zu rocken. Schade ist es nur, dass wir tatsächlich vor Ort nicht mehr ganz so viel machen können, wie wir es gerne hätten. Aber das ist auch alles noch in Arbeit. Und wir haben auch schon gesagt, der VKV Recklinghausen versorgt ja nicht nur das Ruhrgebiet. Inzwischen sind auch ein paar Sachen vom VKV Recklinghausen auch in Euskirchen gelandet. Das einmal so am Rande. Gibt es denn hier noch weitere Fragen oder Anmerkungen zum Antrag? Balli, bitteschön. Also nach dem letzten Stand des VKV-Budgets steht dem zumindest nichts entgegen, auch in der Höhe nicht. obwohl mich schaudert's. ja, 850 Euro sind 850 Euro. Aber bitte. Nee, wir sind noch bei den 200. Die anderen, damit schocke ich euch gleich her. Balli, ein Antrag nach dem anderen. Ich habe beides gelesen. Also von daher, ja, bedenkt, dass ihr nächstes Jahr noch eine Landtagswahl habt und da vielleicht auch wieder Geld braucht. Ja, also im VKV Recklinghausen ist bewusst, was da ist und was möglich ist. Also das wird auch alles auch groß besprochen. Dafür also einfach mal meinerseits das auch. So, gibt es denn hier noch weitere Anfragen, Fragen, Anmerkungen? Scheint nicht der Fall zu sein. Also können wir dann auch schon flugs in die Abstimmung gehen. Auch hier gehe ich wieder von oben nach unten durch die Mommelreihenfolge durch. Ich fange oben bei Balli an. Dafür oder dagegen oder Enthaltung? Dafür. So, Daniel? Dafür. So, ich bin auch dafür. Frank? Für. Tatjana? Boah, vielen, vielen Dank. Auch im Namen des VKV Recklinghausen erstmal meinerseits. Damit ist der Antrag auch einstimmig angenommen. Vielen Dank, Uwe. Noch eine kurze Schlussbemerkung noch, oder? Nö, danke und wir werden uns dann wieder organisieren, aber das kennt jeder, der schon mal dabei ist, was wir da schaffen. Gut, gut. Dann kommen wir auch direkt schon wieder zum nächsten Antrag, zum Antrag 467510. Wieder ein Finanzantrag des VKV Recklinghausen für den Pkw-Anhänger. Der adressiert ist an den Lieblings-LAFO. Das sind natürlich wir. Auch hier, Uwe, bekommst du wieder die Möglichkeit, einmal kurz den Antrag vorzustellen. Bitte. Ja, das ist natürlich jetzt etwas mehr von den Kosten her. Ich habe eingetragen, was alles in Antrag oder was damit abgedeckt wird. Versicherung, Steuern ist klar, wobei mir aufgefallen ist, ja, Blitz ist ja noch gar nicht abgerechnet. Verschleißteile, ja, die Aufbaustruktur hat ein bisschen gelitten, die setze ich im Stand. Was natürlich auch blöd ist, unsere Plan hat extrem gelitten. Auch nach dem Randalieren durch See hat er so ein paar Löcher mehr, als er vorher hatte. Brauchen wir auch neu, leider, weil die Instandsetzung teuer wäre und sich lohnen würde. Das, was am meisten kostet, aber wahrscheinlich keine 500 Euro, wird das neue Logo sein, was wir dann da drauf machen. Wir haben uns noch nicht auf ein Logo geeinigt, ist jetzt erstmal nur pauschal darum, dass wir es machen. Aber auf der Seite, die ich verlinkt hatte, habt ihr gesehen, was wir vorher hatten. Ich vermute mal, wir werden genau vorher bleiben. In Summe kommen da ungefähr 850 Euro raus. Und ich vermute, wir müssen nicht alles in Anspruch nehmen. Aber ja, es ist mal wieder, der Anhänger ist jetzt schon ein paar Jährchen alt. Auch der Druck hat ihn brauchen. Ja, vielen Dank. Gibt es denn hier seitens des Vorstandes oder der Zuhörerschaft Fragen zu diesem Antrag? Ich sehe Eiself, ja, im Sprechenraum. Und Frank, du hast auch noch eine. Erst Eiself, dann du. Ja? Yep. Die eine Sache bezüglich der Plane, ein kleiner Tipp. Fragt mal bei Ricardo BB an, wie teuer bei ihm die Planen sind zu machen, weil der hat da sehr gute Connection, die eventuell weitaus günstiger sind. Das, was mich wundert, die Bilder, die ihr hochgeladen habt, sind ja die Designvorschläge. Wann wird denn die Webseite wieder aktiviert? Die Wiki-Seite meinst du wahrscheinlich aktualisiert. Ja, also du siehst ganz unten, wir hatten erst Designvorschläge und dann drunter siehst du das Foto mit dem, was wir dann halt gemacht haben. Aktualisiert, ja, wird jetzt im Grunde gemacht. Es sind auch noch mehrere Sachen zur Diebstahlsicherung zwischendurch passiert, weil sonst ja zweimal ein Schild geklaut haben, ein paar Stützen und so weiter und so fort. Das hatte ich auf der Seite jetzt nicht aktualisiert. Ja, das mit den Ricardo kannst du mir gerne einen Link schicken. Wir hätten es jetzt da gemacht, wo wir es wahrscheinlich vorher gemacht hätten. Aber ich bin da immer offen. Also ich habe da keine Befindlichkeiten. Wer gut ist und günstig, den nehme ich. Ja, und das war's auch. Mit der Webseite meinte ich politik-verändern.de. Das ist eigentlich eher nur eine Weiterleitung auf irgendetwas gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht aktuell, wie hinleitet. Das ist sehr schlecht, weil dann hat unser Server wieder Probleme. Ja, ich trage mir das ein. Ich werde mal nachschauen, warum der nicht weiterleitet. Ja, vielen Dank auch für den Hinweis. Orange Bay, du hast jetzt noch eine Wortmeldung. Genau, mich würde interessieren, wie viele Mitglieder hat denn der VKV Recklinghausen? Ja, ungefähr. Ich glaube, da kann die Mitgliederbank, glaube ich, eher was dazu sagen. Ich habe jetzt das zuletzt noch nicht nachgeschaut. Daniel, hast du da Zahlen zu oder Harry? Negativ von meiner Seite. Daniel, guck noch. Also ich kann euch sagen, so von der Mitgliederzahl und unserer Ausstattung sind wir extrem gut aufgestellt. Deswegen leihen sich ja schon andere krass aus. Den Anhänger benutzen wir vorwiegend natürlich für unsere Infostände und solche Sachen. Aber was auch immer schon so war, der kann natürlich auch ausgeliehen. Ein Problem mit, ne? Ja, du wirst denken, dahin geht ja natürlich meine Frage. Weil ich bin jetzt schon ein bisschen erschrocken. Ich habe den einen Antrag gesehen und den zweiten jetzt nicht. Beide zusammengenommen, das ist ja schon ein Brocken. Und da brauchst du halt einige Mitglieder, um das halt über die Mitgliedsbeiträge aufzubringen. Und ich erinnere mich, wir hatten im letzten Jahr auch eine Diskussion. Da war es nicht ganz so hoch, aber das waren auch ein paar hundert Euro. Also ist das praktisch, ist jetzt auch eine regelmäßige Geschichte. Das heißt, es ist eine Anzahl X Parteimitglieder, der Beiträge nur dafür verwendet werden, den Anhänger zu bezahlen. Und mit dem Hintergrund, ich wollte das jetzt gar nicht unbedingt vertiefen, ich wollte euch fragen, ob ich denn vorstellen könntet, das Logo, was da drauf kommt, ohne den Zusatz Recklinghausen zu machen. Also dass es praktisch so aussieht, ja, also ohne Ortsleitung. Sprich, der Anhänger ist von der Piratenpartei. So, dass er, wenn er woanders steht, auch also gar nicht als Fremdkörper wirkt, sondern einfach immer für die Partei als Parteieigentum zu erkennen ist. Ja, wir können Elder und Tatjana gerne dazu fragen und auch die anderen. Ich habe da übrigens gar nichts gegen. Wir hatten auch bei diesem Design, was wir hatten, hatte ich relativ viele Vorschläge auch versucht einzuholen. Und wir hatten uns irgendwann mal darauf geeinigt, gerade auch in dem Bereich, weil wir lokalpolitisch tätig sind. Man kann auch Recklinghausen rauslassen. Und ich sag mal, politikverändern.de war ja einfach nur eine Weiterleitung. Warum liege ich nachher? Habe ich auch keinen mit, ne? Also wir haben auch schon immer gesagt, er kann gerne ausgeliehen werden. Ich verwalte das auch problemlos. Ja, also macht Vorschlag, macht ein schönes Logo und ich wäre nicht dagegen. Ja, da kann ich dem auch noch beistimmen. Frank, du hast jetzt noch eine Meldung dazu, bitte. Ja, zum Logo wollte ich auch nur sagen, weil ich habe jetzt noch die Seite hier offen, die Wiki-Seite. Und da ist eigentlich relativ deutlich zu sehen, dass die jetzige Beschriftung die beste ist, weil die ist eindeutig wahrnehmbar und hässlich ist ja auch nicht. Also sprich, der weiße Hintergrund und da das Logo drauf, das ist viel besser zu erkennen als alles andere. Und was ich noch sagen wollte, Mitglieder und Finanzierung, also wir haben jetzt relativ versteckt, klar, wir geben das aus. Mein letzter Stand ist, ich weiß nicht, ob der aktuell ist, dass wir noch 3.500 haben. Und wir werden jetzt also auch das gerade für den nächsten Wahlkampf, weil jetzt Bundestagswahlkampf aus, werden wir da auch wieder mehr Energie reinstecken. Ja, und unser Lager gesehen hat, der weiß, das Geld angelegt. Ja, schon mal am 1. Mai, wozu ich jeden Mal einlade, bei uns mitgemacht hat, der weiß, wie man da motiviert wird, wenn man mal 80.000 Leute vor der Tür stehen hatte und alle an einen vorbeigehen und sogar Grillung abholen und Popcorn und was wir denen auch an. Also damit kann man Leute motivieren. Ja, also aus Erfahrung kann ich sagen, so bedingungsloses Grundpopcorn ist immer ganz klasse. Frank, du hast auch noch eine Meldung zu, bitte. Ja, ja, also das finde ich toll. Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Also ich weiß, dass ihr aktiv seid und macht das bitte auch weiter. Und wie gesagt, der Gedanke, einfach das, die Ortsbezeichnung wegzulassen, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich habe es nicht erkennen können, dass das der Motivationsfaktor ist dabei, sondern ich sag mal, der Wagen an und für sich. Und deswegen finde ich das eigentlich eine gute Idee, auch den neutral zu lassen. Aber anyway, ihr redet darüber und kommt zu einem guten und weisen Ergebnis, das mich freut. Ja, wir handeln dabei immer schnell und weise, wie immer. Balli, du hast auch noch eine Wortmeldung, bitte. Ja, ich habe nochmal die Zahlen aus April nachgeschaut. Vom Budget her ist das immer ein Problem, ja, aber kein Problem. Wir haben wirklich die 3.500 ungefähr. Oh ja, also mittlerweile sind auch die Mitgliederzahlen reingekommen. Aktuell sind es im Kreis Recklinghausen 27 Mitglieder, davon 15 stimmenberechtigt. Frank, du hast auch noch eine Wortmeldung dazu? Ja, genau. Und nur weil das jetzt noch, dann möchte ich es aber auch jetzt nicht weitertreiben hier, nur weil die Zahlen jetzt gerade gekommen sind. Meine Rechnung wäre nicht die, wie viel Geld ist auf dem Konto, sondern meine Rechnung wäre die, wie viele Mitglieder hat der Kreis? Und wenn es 15 sind, die stimmberechtigt sind, also Zahlen, dann finde ich das Geld, was wir jetzt hier gerade bewegen für das Instandsetzen des Wagens, dann finde ich schon sehr heftig. Das heißt, letztlich Mitglieder tun fast alles in den Wagen. So vom symbolisch gesehen. Und ja, es ist ein wichtiges Tool für euch. Wir wissen das über die Jahre, nutzt es weise. Und wie gesagt, vielleicht kommen wir bei dem Logo dahin, wie eben besprochen, dass das für die gesamte Partei dann sichtbares Zeichen ist als Teil der ganzen Partei. Und damit möchte ich von mir aus jetzt das nicht mehr weiter hier mich zu äußern. Und hoffe, dass ich richtig verstanden worden bin. Ja, vielen Dank. Baldi hat noch eine Wortmeldung dazu, bitte. Ja, ich sehe das jetzt nicht so, dass man das aufzählen sollte, 850 Euro für 15 zahlende Mitglieder, sondern ich glaube, er steht auch, wenn das so viele Leute gesehen haben, auch werbewirksam an irgendeiner Ein- oder Ausfahrt oder sonst wie. Von daher ist es auch Öffentlichkeitsarbeit. Und, das ist das Besondere, er steht uns zur Verfügung, wenn wir mal ganz viele Dinge aus unserem Lager in Essen oder sonst wo holen müssen. Von daher ist es eine nötige und gute Investition. Ja, also ich glaube, das war aber auch das, was wir auch bisher jedes Mal, wenn dieser Anhänger irgendwie in einem Antrag an den Landesvorstand ging, ich glaube, das wurde immer auch da besprochen. Ich weiß auch noch, dass der Finanzantrag, als wir den gekauft haben, tatsächlich sogar noch vor meiner Zeit noch war und da auch schon da kontrovers diskutiert wurde darüber und auch genauso da die Bereitschaft erklärt wurde, auch das für Landeszwecke, auch für andere Kreise, den auch ohne Probleme zu verwenden. Und der ist ja auch schon einige Male auch unterwegs gewesen. Das gilt übrigens auch für die meisten Dinge, die wir auch sonst im Kreis Recklinghausen auch für die Piraten angeschafft haben, die dann auch bei Infoständen und bei Veranstaltungen großartiger Art dann auch verwendet werden können. Gut, das ist dann auch schon mal auch das dazu. Gibt es denn hierzu noch Fragen oder Anmerkungen seitens der Menschen hier? So, dies scheint nicht der Fall zu sein, also können wir dann auch hier in die Abstimmung gehen, dann brauche ich wieder einen kleinen Augenblick. So, wir stimmen dann ab über ein VKV-Budget über 850 Euro bezüglich einem Anhänger und auch einigen Sonderkosten, die dazugehören. Da gehe ich auch wieder in der Mumble-Reihenfolge von oben nach unten durch. Ich fange oben an bei Bali. Dafür, dagegen, Enthaltung? Dafür. Danke, Daniel. Dafür. Auch da danke, ich bin ebenfalls dafür. Dann geht es weiter runter zu Frank. Ja, auch dafür. Danke fürs Glückwoll. Vielen Dank. Und Tatjana? Dafür. Vielen Dank. Dann kann das auch direkt weitergehen. Also auch da wieder ein einstimmiger Beschluss. Vielen Dank an meine Vorstandskollegen. Ja, Uwe, paar letzte Worte. Ja, ich danke euch dafür. Wie gesagt, notfalls kann ich mich auch mal als Fahrer zur Verfügung stellen, falls er zeitig klappt. Ja, ich lade euch übrigens immer zum 1. Mai ein, weil das eine unserer Hauptveranstaltungen. Ich wäre mal froh, wenn noch. Ich wünsche euch. Ja, vielen Dank, Uwe, auch fürs Kümmern, also auch fürs Vorbereiten des Antrages. Vielen, vielen Dank. So, dann kommen wir damit jetzt auch schon, kommen wir damit dann direkt in die Umlaufliste seit der letzten LAFO-Sitzung. Da haben wir einmal den einen Mitgliedsantrag mit der Nummer 463087. Da haben wir ein neues Mitglied aufgenommen. Ansonsten sehe ich hier keine weiteren Anträge mehr. Kurze Rückfrage an das LAFO-Team. Ist das auch so noch? Da stehen zwei Anträge im Pad. 465526 und 463087. Zwei Mitglieder habt ihr aufgenommen. Ah, okay. Vielen Dank. Tatsächlich habt ihr einen hier übersehen gerade. Also ich 465526 und einmal 463087. Okay, vielen Dank dafür. Ja, da kommen wir dann auch schon direkt zum nächsten Punkt. Und zwar zum aktuellen aus den Kommunen. Ein üblicher Punkt, der immer sonst immer mir galt. Ich selber habe da keine Neuigkeiten. Gibt es seitens meiner Vorstandskollegen oder auch der Zuhörer da eine Neuigkeit aus den Kommunen? Frank, bitte. Naja, ich hatte, also am Anfang war Stefan da und deswegen hatte ich eigentlich fast damit gerechnet, weil er als der Kandidat im Wahlkreis Euskirchen vielleicht jetzt einiges hätte berichten können, aber der ist wohl jetzt gerade wieder verschwunden. Könnte ich was zu sagen? Ich habe Wortmeldung nicht, Entschuldigung. Okay, Bali, du hast eine Wortmeldung. Ja, bitte, gern. Also, aufgrund der katastrophalen Zustände, ihm fehlen im Moment noch aus den Kommunen in Euskirchen, also Rhein-Erft 2 ist das, glaube ich, noch lächerliche 6, 7 Unterschriften. Nach einer heftigen Diskussion heute hat er gesagt, dass er sich selber darum kümmern möchte. Ich würde ihn gerne unterstützen und dazu aufrufen. Jetzt ist es nun mal so, dass in Euskirchen und Umgebung aufgrund der derzeitigen katastrophalen Lage es sau schwer ist, noch an die letzten 6, 7, 8 Unterschriften zu kommen. Ich würde jemanden bitten, also ich reise nicht von Bielefeld an, bis Samstag arbeiten muss, aber unterstützt ihn, die letzten paar Unterschriften noch zusammenzubringen. Ja, vielen Dank, Balli. Also tatsächlich, also Euskirchen ist da jetzt auch sehr, sehr stark betroffen in der Ecke. Da ist wirklich alles, was da unten in der Ecke ist, da ist der Rhein-Erft-Kreis und auch der Kreis Euskirchen nicht alleine. Das betrifft auch Teile des Rhein-Sieg-Kreises auch noch, die da wirklich mit großen Wassermassen noch derzeit zu tun haben. Und ich weiß auch, dass Stefano auch selber auch in Person auch da tatkräftig mitgeholfen hat, dass es da nicht so weit gekommen. Also auch meinerseits natürlich auch gerne der Aufruf davon, bitte auch da Euskirchen nochmal tatkräftig unterstützen, nicht nur in dem, was sie jetzt sowieso auch aktuell tun, auch vielleicht sogar noch wirklich tatsächlich diese letzten paar Stimmen, die noch fehlen, da haben wir auch leider nur bis Montag noch Zeit zu, dann da noch zu bekommen in irgendeiner Form. Und vielleicht klappt es ja dann nochmal und da bin ich noch ein bisschen großer Hoffnung. Gut, gibt es da noch weitere Fragen, Anmerkungen zu? Dies scheint nicht der Fall zu sein, also können wir dann auch zum nächsten Punkt übergehen, zur Wahlkampfkoordination. Das ist üblich ein Punkt für Eiself, genau, der springt auch schon direkt ins Sprechenraum. Eiself, bitte. Ja, also für euch zur Info, ich war heute, wie besprochen, um 15.30 Uhr beim Innenministerium, wollte unsere Unterlagen abgeben, was mich sehr verwundert hat. Es gab gar keine Wahlleiter vor Ort. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, es ist alles safe. Das wird dann per Mail morgen wohl kommen. Ich hoffe aber, da wir 600... Er hat sie jetzt gelöscht. Wie seltsam. Auch weil das die Texte von der letzten Woche waren. Deswegen weiß ich nicht, was sie im LAFO-Protokoll von heute zu suchen hatten. Ja, aber bitte ändern sind einfach die Tage, die aufeinander und nach jeweils 3 ein. Okay, sorry, ich habe sie eben überschrieben. Okay, also ich habe es ja wieder gefunden. 738 US haben wir es in der Zwischenzeit. 691 sind heute abgegeben worden. 500 mussten wir sammeln. Sollte also ausreichend sein. Die Unterlagen werden jetzt geprüft. Morgen gibt es dann die Bestätigung. Wahlausschuss dann wie gehabt am 30.07. im Landtag. Wir haben die Themenplakate, wie bei euch beschlossen, jetzt bestellt. 12x500 Stück von jeder Sorte. Wir können noch weitere Anlieferungsorte nennen, weil da sich ein bisschen was geändert hat. Deswegen, wer also Anlieferungsorte für seine Plakate hat, bitte dringend melden. Die Wahlkampforga trifft sich immer noch freitags, immer um 20.30 Uhr im Mumble, also die Bundeswahlkampforga. Und wie gesagt, für die Leute, die am Wochenende in den Norden fahren möchten, wollten oder sonst was, die Hauptschwierigkeiten sind jetzt noch in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein. Hamburg ist wohl höchstwahrscheinlich safe. Und ich freue mich, dass halt viele NRWler wohl auch nach in den Norden fahren am Wochenende. Deswegen mein Dank in beider Funktion. Ja, auch ich habe Meldungen gehört, dass auch einige schon ihre Fahrt nach Hamburg angekündigt haben oder beziehungsweise allgemein in den Norden. Das freut mich auch sehr, sehr stark, dass da auch NRW sich auch bundesweit da sehr, sehr gut auch da einsetzt. Frank, du hast noch eine Wortmeldung. Ja, zum Letzteren finde ich auch sehr gut. Danke an die das machen. Super. Und ich wollte mich auch bei Frank bedanken dafür, dass er die ganzen Sachen zusammengestellt hat, dass er beim Innenministerium war und dass er sich auch so gekümmert hat, dass die alle einfach zusammengestellt sind. Danke. So, das musste auch mal gesagt werden. Dann zum Thema Plakate. Hatten wir die Tage gesprochen. Ja, ich versuche noch den VKV, KV Mettmann dazu zu bewegen, doch Plakate anzunehmen und dann gegebenenfalls weiter zu verteilen an NRP Ruhr und was halt dann sonst im Umkreis da ist. Ist noch nicht gelungen bisher. Obwohl die, wie gesagt, meiner Meinung nach die Möglichkeiten eigentlich hätten von den Räumlichkeiten. Und es tauchte dabei die Frage auf, von da, ups, Wahlplakate, habe ich doch noch gar nichts von gehört. Und deswegen wollte ich mal fragen, ob wir die übersehen haben oder wie das denn sein kann, dass die nicht wissen, dass es, also von der Bundestagswahl wussten sie schon, aber von allem anderen nicht, was mich dann schon ein bisschen verwundert hat. Ich überlege aber, wir haben jetzt noch zwei Wortmeldungen. Einmal Vako, die in den Sprechenraum gesprungen ist, und Bali noch eine. Ich würde auch erstmal auch alles sammeln. Ja, Vako, du warst zuerst, bitte. Ja, meine Frage, was die Wahlplakate angeht, geht in eine ähnliche Richtung. Erstens mal, wisst ihr, wann die dann auch eintreffen, wenn wir die jetzt bestellt haben? Und zweitens mal, wie werden denn die ganzen VKVs und KVs informiert, dass wir so und so viele Plakate haben? Weil die VKVs müssen ja auch noch die Finanzanträge dazu stellen. Also wie wird die Information geteilt hier im Landesverband? Okay, danke für die Frage. Ich gehe auch jetzt erstmal weiter in der Wortmeldungsreihe. Da ist Bali noch eine. Das zielt in die gleiche Richtung. Ich habe heute noch ein paar Leute antelefoniert, die auch schon bestellt haben. Und ja, wir müssen das über die Infoliste bekannt machen, dass wir am Dienstag beschlossen haben, 6.000 Plakate zu bestellen. Wir noch Anlieferungsstellen suchen. Beziehungsweise eine haben wir, die zweite jetzt auch, aber wir müssen es bekannt machen. Und das ist jetzt unsere Aufgabe in den nächsten 24 Stunden. Okay, also das war auch mein Gedanke gewesen. Ich dachte, die meisten Fragen gehen vermutlich in die gleiche Richtung. Eiself, bitte. Ob noch eine Frage an mich kommt? Aktuell sieht es nicht danach aus. Also die Fragen gingen jetzt schon teilweise an dich. Also ich glaube, die Sachen der Verteilung beziehungsweise die Anfrage, wie der LAFO das mitteilt, die besprechen wir gleich auch nochmal direkt. LAFO, ich denke mal, die Fragen, die aber direkt an dich gingen, da kannst du, glaube ich, jetzt, oder? Welche Frage ging an mich? Also die VKVs, wie gesagt, der Beschluss. Ich habe das so verstanden in meiner Abwesenheit, da ich ja auch in Hamburg war. Ich habe das so mitbekommen, der Landesverband wollte die Plakate in der Sammelbestellung machen. Wir verteilen sie jetzt nach den entsprechenden Bestellmengen nachher vor Ort. Das heißt, jeder bekommt ein entsprechendes Repertoire. Wir haben ja noch am Wochenende unsere Köpfeplakate, die dann eventuell auch noch dazu bestellt werden können. So dass dann halt einfach gesagt wird, sie werden angeliefert und dann werden sie verteilt und dann stellen die Anträge die VKVs. Das heißt, wir wissen ja, wie die Zahlen dann tatsächlich aussehen. So, und dann hoffe ich, dass die alle problemlos durchgehen, solange die VKVs Geld haben. Und deswegen ist ja der wichtige Punkt, aber es geht ja im Moment nicht, weil Sage kaputt ist, dass jetzt noch im alten Vorstand diese Umbuchungen stattfinden, sodass auch jeder Kreisverband weiß, wie viel Geld er tatsächlich hat. Okay, danke. Wir haben noch eine Wortmeldung einmal von Vako, die in den Sprechenraum gesprungen ist. Dann kam eine von Frank und eine von Bali. Ich fange mit Vako an. Die war zuerst. Bitte. Ja, also es gibt ja wohl einige Zusagen von einigen VKVs oder KVs, die gesagt haben, wir hätten gerne so und so viele Plakate. Das war eher ein informelles Meeting. Also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass alle VKVs und KVs angeschrieben werden und dann mit einer Frist in irgendeiner Form mitteilen, wie viele Plakate sie definitiv bestellen. Und das müsste halt wirklich relativ zügig gemacht werden, weil ich glaube, dass viele tatsächlich nicht wissen, dass diese Plakate bestellt worden sind. Und was auch an Informationen wichtig wäre, ist, was außer diesen Themenplakaten denn noch zu erwarten ist. Glaube ich, gibt es noch mehr Ungewissheit, was die Plakate mit den Kandidaten angeht. Okay, ich habe hier schon mal ein To-Do in Zeile 306 mal angefangen, einmal mit VKV anschreiben, schon mal dabei, damit wir das gleich nochmal ein bisschen ausarbeiten. Frank, deine Wortmeldung? Ja, dass wir jetzt durch die Sammelstellung die VKVs anschreiben, das ist klar. Mir ging es jetzt eigentlich um den Vorlauf, also sprich die letzten 2-3 Monate, ob da jetzt irgendwas vielleicht nicht ganz glatt gelaufen sind. Wir hier Landesvorstand, wir reden aber von der Bundestagswahl. Wie kann es sein, dass ein VKV oder überhaupt Piraten jetzt da, ist ja auch mal egal, welche Konstruktion, noch gar nichts von den Dingen, die hier in der Partei zur Wahl laufen, mitbekommt. Das frage ich mich gerade. Kann ich direkt fragen, wie ist denn der Zustand des VKVs, beziehungsweise jetzt KVs Mettmann? Sag mir Zustand, was meinst du? Es gab ja mal eine Gründung, die habt ihr abgelehnt. Die Leute sind damals informiert worden, dass es das Ding gibt, aber die sind ja im Moment im luftleeren Raum. Nein, das sind Piraten, die sind nicht im luftleeren Raum, die stehen mit beiden Beinen auf der Erde. Die sind mit 2 Leuten im Kreistag, mit 4 Leuten im Stadtrat in Velbert, machen regelmäßige politische Sitzungen. Also die stehen in keinster Weise im luftleeren Raum und sind Piraten. Dann sollen sie sich entweder an ihren nicht bestätigten Vorstand oder an die Büropiraten wenden. Die haben die Infos über ihre Mailinglisten bekommen. Das wollte ich zum Beispiel wissen. Also Büropiraten haben Infos bekommen. Das ist fix, ja? Ja, und wie gesagt, sie sind ja alle auch für den Montag eigentlich eingeladen gewesen. Die, die da waren, wenn mich nicht alles täuscht, waren 4 KVs. Und deswegen ist ja am Montag dann die Entscheidung getroffen worden, wir bestellen pauschal 500, dann haben wir 6.000 Plakate. Nee, Frank, stopp, das ist alles klar. Mir ging es um die letzten 2-3 Monate, nicht jetzt den Montag. Aber dass grundsätzlich Info an die Büropiraten gegangen ist, das ist eine wichtige Info. Danke. Ich gehe mal davon aus, nicht nur jetzt wegen des Montagstermins, sondern auch vorher, ne, zur ganzen Thematik Bundestagswahl nehme ich an, oder? Also es gibt keine Parteiliste, die da sind, außer am Freitagabend ist WKO-Treffen. Bitte, wir versuchen immer noch ein bisschen Ordnung hier drin zu behalten, also Zwiegespräche, wenn ihr beide direkt Diskussionsbedarf untereinander habt, dann bitte regelt das, weil wir haben hier noch eine Redeliste noch da und da steht im Moment Balli drauf und Vaku ist nochmal in den Sprechraum gesprungen, einmal Balli bitte. Ja, ich sag's mal ganz vorsichtig, mich interessiert nicht, was jetzt vor 2 Monaten nicht passiert ist. Mich interessiert, was gerade passiert ist, und wir haben im Moment knapp 1.300, 1.500 Vorbestellungen. Und ja, wir müssen das öffentlich machen, nochmal für alle, dass wir 6.000 Plakate vorbestellt haben. Nochmal darauf hinweisen, dass das in 12er Schritten geht, weil wir alle 12 Plakate beschlossen haben, also in unserer kleinen Sitzung, weil wir nehmen dann von allen etwas. So, und da ist natürlich der Aufruf an alle, die noch nicht teilgenommen haben, die dürfen sich gerne, jetzt weiß ich die E-Mail-Adresse nicht, aber an uns wenden, von mir aus Vorstand oder Wahlkampf@. Deswegen habe ich eben den Link auch nochmal ins Protokoll gepostet, wie die Plakate aussehen. Und ich bitte darum, nicht einzeln auszuwählen, sondern alles gemeinsam zu nehmen. Also durch 12 teilbar. Wow, vielen Dank. Vaku, du bist noch reingesprungen, bitte. Das war mir jetzt auch nochmal wichtig mit dem durch 12 teilbar. Und ich habe das jetzt gerade nicht verstanden, was gesagt wurde, dass die Büropiraten alle informiert sind. Also wir als KV Düsseldorf haben offiziell keine Informationen über die Plakate bekommen und dass wir jetzt da offiziell irgendwo was bestellen sollen. Ja, weiß da jemand was drüber? Also es ist auch neu, dass die Piraten eingeladen wurden. Also ich habe keine Büropiraten eingeladen und als Büropirat bin ich noch nicht eingeladen worden. Die Kandidaten eingeladen. Okay, wie kriegen wir jetzt da die Kuh vom Eis dafür? Ich würde jetzt einfach vorschlagen, weil wir haben jetzt diese To-Do-Liste kurz angefangen. Ich glaube, die ist jetzt da auch, zumindest ein paar Sachen sind da noch ergänzt worden. Also ich würde auch jetzt einfach nochmal vorschlagen, jetzt die VKV nochmal anzuschreiben, denen auch mal die Info mitzugeben, dann auch das Bestellungen der Plakatsets dann auch im mit 12 teilbar dann auch möglich ist, damit sie dann auch genügend Zeit haben, auch Finanzanträge zu stellen, wenn denn welche notwendig sind. Ich habe dazu jetzt nochmal eine Wortmeldung von Balli, bitte. Also selbst wenn das irgendwo untergegangen sein sollte, es könnte auch mit dem Mailcrash zusammengehangen haben, würde ich darum bitten, jetzt schnellstmöglich an alle Kreisverbände und VKVs noch einmal eine E-Mail zu senden, dass wir 6.000 vorbestellt haben und Sie Ihren Anspruch darlegen. Ja, vielen Dank. Gibt es dazu noch weitere Wortmeldungen? Okay, Eisleff ist nochmal in den Sprechenraum gesprungen. Bitteschön. Die Frage, die ich jetzt an den Vorstand habe, wollen wir jetzt wirklich, die Sachen sind ja jetzt bestellt. Das heißt, es wird nicht jetzt morgen die Post kommen, sondern es wird noch mindestens 2 Wochen dauern. So, jetzt wegen eine Frage nochmal. So, sollen Plakatentwürfe von den 7 Listenkandidaten und auch das zusätzliche Material, was eventuell morgen ja vorgestellt wird, nicht auch noch dazu sein? Oder wollen wir jetzt 5-mal dann Bestellvorgänge auslösen? Also ich sehe es auch sinnvoll an, Bestellungen zu bündeln. Ich glaube aber noch aktuell, aufgrund der Enge der Zeit, ist das vielleicht sogar nicht mehr abzuwenden. Aber ich denke mal, Bali hat dazu eine Wortmeldung, die auch wahrscheinlich in die Richtung geht. Bitte. Ich sehe jetzt mal die 6.000 bestellten Plakate von uns. Ich hoffe, die sind bestellt. Eine Bestätigung liegt mir noch nicht vor. Unabhängig von den Direktkandidatsplakaten. Jo, dankeschön. Dann, Vaku ist nochmal im Sprechenraum. Bitte. Bali würde ich beipflichten, weil ihr geht da ja auch in Vorleistung und ihr solltet schauen, dass ihr das diese 6.000 Plakate auch schnell wieder verteilt kriegt. Aber wenn es denn schon Info gibt, könnte man die ja in der E-Mail dazu schreiben. Mit den Plakaten der Kandidaten hat der Landesvorstand nichts zu tun, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie läuft denn dann da der Bestellvorgang? Also, die große Bestellung, die am Montag bzw. heute ausgelöst worden sind, waren die Themenplakate, die in ganz Deutschland dieselben sind. So. Die meisten Landesverbände haben sich dagegen gewehrt, dass es wie den Spitzenkandidaten 2017 gibt. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Sandra Lörs, Frank Render, Wilk Spieker irgendwo in Deutschland hängt, wird sehr gering sein. Das heißt, diese Dinger müssen wir selber nachher noch in Auftrag geben, falls Leute nachher sagen, ich möchte gerne ein Plakat mit einem Kopf haben. So, deswegen, das ist nur diese Großbestellung, wo wir jetzt heute 25.000 Plakate bestellt haben, deutschlandweit, so damit der Preis drastisch nach unten geht. So, das Gleiche geht ja auch darum, wir haben ja noch die Luftballons, wir haben noch die Aufkleber, die ja schon hier vorrätig sind. Auch die können ja verteilt werden gegen natürlich Kostenbeteiligung der KVs. So, aber die müssen ja noch zusammengestellt werden, sodass dann jeder sagt, wir müssen es machen. Und wenn es dann am 1.8. einen neuen Schatzmeister gibt, kann man dann auch besprechen, wie Nachbestellung oder sonst was, sollten sich größere Bestellmengen sein, entsprechend geregelt werden. Okay, vielen Dank. Ich weiß jetzt gerade nicht, Bali, deine Wortmeldung, ist die dazu noch gewesen oder war die vorher schon? Vorher, aber ich fand die Diskussion jetzt gerade nicht notwendig. Okay, das nehme ich mal so zur Kenntnis. Vaku, du bist noch im Sprechenraum. Ich gehe an, wo hast du noch Redebedarf? Ja, ich habe nebenbei ein bisschen durchgewischt, aber das mit den Kandidatenplakaten, das sollte doch irgendwie auch mal irgendjemand irgendwo aufschreiben und diesem Landesverband mitteilen. Also wenn selbst Kandidaten nicht wissen, was mit ihren eigenen Plakaten ist und wo sie die bestellen können, dann gibt es da, glaube ich, Informationsbedarf. Und was Frank jetzt gerade gesagt hat, habe ich jetzt, das ist, glaube ich, irgendwie auch nur die Hälfte dessen, was man wissen muss. Also sind diese Plakate fertig? Also gibt es Plakatentwürfe für alle 7 NRW-Kandidaten? B, was ist, wenn Direktkandidaten Plakate haben wollen? Was müssen sie dann tun? An wen müssen sie sich wenden? Solche Sachen müssten doch irgendwie von Vorstandsseite her geklärt werden. Ich weiß, dass es ganz viele Telegram-Gruppen gibt, aber man kann, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass die Leute informiert sind. Also nochmal, die Kandidaten sind informiert. Der Grafiker ist ab Samstag wieder zur Verfügung und wird dann auch unsere Plakate machen. So, bei den Direktkandidaten, ich habe bisher keine einzige hundertprozentige Zusage, dass ein Direktkandidat safe ist. So, die haben alle noch ihre Termine, so deswegen machen wir uns da keine Gedanken. Die Bestellungen werden erst dort angestartet, wenn sie auch wirklich zur Wahl zugelassen sind. So, und das, was einfach geht, Das sind zum Beispiel die Aufkleber, die der Landesverband vor knapp 3 Monaten angeliefert bekommen hat, genauso wie die Luftballons. So, die können alle noch verteilt werden auf die breite Masse. So, und dann muss man, deswegen, wir werden das jetzt irgendwo zusammenstellen, um da, morgen gibt es dann halt die vielleicht auch Kugelschreiber und dann wird auch eine Bestätigung kommen, wann jetzt die Einkaufswagenchips tatsächlich kommen, aber die sollte man dann doch auch mitbestellen als KV. Gut, den nehme ich dann mit, ein Aufgabenpaket an den LAFO dann auch. Also ich habe es jetzt mit in der To-Do mal mit aufgeführt, also die Kandidatenplakate, Bestellung der Plakate, also der Themenplakate dann, entsprechend der Vorgang für Finanzanträge, falls welche benötigt werden, und auch der Vorgang für Direktkandidaten, und dann würde ich dann einfach nochmal die Giveaways dann auch mit dazu packen. Also einfach mal das, was möglich ist. Eventuell wird das Ganze nochmal ergänzt, auch über eine Übersicht der Artikel, die dann da sind. Die würden wir einfach mit dabei setzen. Gut, gibt es hierzu noch weitere Wortmeldungen? Ich weiß nicht, Vako, du bist noch im Sprechenraum. Dazu nochmal oder immer noch? Ja, gern. Ich wollte nur nochmal zu bedenken geben, dass wenn wir jetzt eine E-Mail schreiben, wir haben 6000 Themenplakate, bitte bestellt, sagt uns, was ihr haben wollt. Natürlich die Frage wichtig ist, was ist mit den Kandidatenplakaten, was werden die kosten und wann können die bestellt werden und wo? Ja, wenn die Leute ein Budget haben oder sich überlegen, wie viel Geld sie ausgeben möchten, dann ist es halt wichtig, was kosten die anderen Plakate und wo kann man die bestellen. Und ich habe nur eine Rückfrage, da ihr durcheinander geredet habt. Macht das jetzt der Vorstand oder die Wahlkampforga? So, also ich hab herausgenommen, dass das ein Auftrag an den Vorstand war. Ich sehe es aber auch als Aufgabe der Wahlkampforga. Daher, Frank, kannst du es denn übernehmen? Also Eiself, kannst du es übernehmen? So. Ja, also wie gesagt, A, das hatten wir schon öfters, es gibt keine Gesamtliste, wie wir alle Kandidaten oder alle Menschen anschreiben können, ja, weil es gibt, wir haben ja die Dings, der Daniel kann da was zu sagen, wir haben es ja ausgetestet. So, das Zweite ist, es ist noch nicht alles Material da, das heißt, es kann nicht heute oder morgen ein Schreiben rausgehen, sondern es könnte nur ein Schreiben rausgehen, wir haben Plakate, Themenplakate bestellt, man könnte sie jetzt publik machen, obwohl, das müsste eigentlich jeder wissen, deswegen ist es für mich ein Unding, weil die Plakate geistern durch alle Twitter-Kanäle dieser Piratenpartei. So, nur wie gesagt, ich möchte es nur gerne wissen, so, wer macht welche Aufgaben, weil ich muss mich ja nicht mit Arbeiten beschäftigen, die dann doppelt gemacht werden. Deswegen entweder sagt jetzt einer klar von euch oder ihr nennt einen Ansprechpartner, der dann auch für mich in dieser Übergangszeit der Ansprechpartner ist, um diese ganzen Anträge und sonst was auch generell zu machen. Also aus Erfahrung kann ich sagen, es gibt, glaube ich, kein einziges Kommunikationstool, mit dem wir alle Mitglieder gleichzeitig erreichen. Das haben wir, glaube ich, bisher noch nie geschafft und wird es wohl auch nicht geben. Da ist selbst Mumble als sehr, sehr breites Verbreitungsmedium da sehr, sehr schwierig mit drin. Aber Vako hatte noch eine Wortmeldung zu. Ja, also ein Vorschlag von meiner Seite. Ich glaube nicht, Frank, dass du als Wahlkampfkoordinator die ganzen VKVs und KVs anschreiben kannst. Ich denke, das müsste ohnehin von Vorstandsseite rausgehen. Was man zusätzlich machen kann, ist, dass man diese E-Mail auch auf das auf die Webseite vom Vorstand packt, das eben auch nochmal über SOME kommuniziert und dann noch die gleiche Mail als Infomail rausschickt. Und dann denke ich, ist alles getan, was man tun kann, um möglichst jeden anzusprechen. Ja, vielen Dank. Also ich sehe das dann auch als geteilte Aufgabe auch an, und ich denke mal, dass wir auch seitens des Landesvorstands da bestimmt noch was machen können. Da schaue ich jetzt mal an meine Vorstandskolleginnen und Kollegen dann auch rum. Kann sich das denn jemand ans Bein binden hier raus? Also ich falle da leider aus dem Grunde frage ich jetzt auch rum. Ich definiere die Aufgabe und frage effektiv. Also hier geht es tatsächlich auch ein entsprechendes Schreiben aufzusetzen, das dann an die jeweiligen KVs, VKVs gehen, an die jeweiligen Mitglieder, an die betroffenen Kandidaten auch, die dann auch beinhaltet, was, wann, wie, wo möglich ist seitens einer Plakat- oder auch Wurfmaterialbestellung, die es dann geht, und da einen auch ein bisschen in die Zukunft geblickt, was dann auch noch bestellbar ist, weil ich glaube, wir wissen ja heute schon, was definitiv an Wurfmaterial demnächst bestellt wird. Und ich glaube, ob das jetzt runde oder lange Ballons werden, ich glaube, das ist den meisten dann auch schon inzwischen nicht mehr ganz so wichtig. Hauptsache, sie haben dann Ballons am Stand auch. Ich würde vorschlagen, wir verfassen einen Text gemeinsam in einem Pad oder so und dann verschicke ich das soweit verteilbar. Genau. Ja. Ich nehme auch an, dass der Text dann auch der AGÖA nochmal zur Verfügung gestellt wird, damit das dann einmal auf der Webseite und auch auf der Vorstandsseite nochmal zu finden ist. Zumindest also wir Vorstände sind ja da drauf. Aber damit das dann da auch nochmal verteilt wird und auch vielleicht nochmal über die Mailinglisten, beziehungsweise in dem Falle, ich weiß nicht, ich glaube, die Infoliste ist da, glaube ich, jetzt nicht die richtige, obwohl vielleicht doch, da wäre die Infoliste da, glaube ich, auch die richtige für. Der NRW-Liste und die Infoliste, vielleicht, wenn einem eine andere gute, passende Liste einfällt, auch noch eine andere nehmen, das schadet ja, denke ich. Ich glaube, dann ist das dann über mehrere Kanäle dann auch verteilt. Balli, du hast noch was? Ich habe dich kurz aufblitzen sehen. Nee, ich wollte Daniel jetzt nur zustimmen. Natürlich Infoliste und NRW-Liste. Selbstverständlich. Das ist das Haupttool, was jeder, der sich mit Piraten auskennt, haben muss. Von daher müsste das jeder kriegen. Von daher, ja. Und vielleicht müssen wir kurzfristig die Plakatbestellung auch erhöhen, weil wir sind im Moment bei 1600 oder sowas. Und haben mit vielen Verbänden noch nicht gesprochen, wo ich gerade auch bei bin. Ja, da kommt auch noch was. Also hier kommt noch die Ergänzung, dass MetaMost auch noch ganz gerne gesehen ist. Klar, also ich glaube auch die anderen Geschichten wie auch unser Discord, das könnte ja auch nochmal genutzt werden. Naja. Gut, gibt es denn hierzu noch weiteren Redebedarf? Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Dementsprechend wissen wir ja schon mal, was zu tun ist. Dann würde ich auch vorschlagen, dass wir dann auch so weiterverfahren. Damit würde ich dann auch diesen Punkt dann auch abschließen und käme dann zum nächsten Punkt, zum sonstigen Wichtigen. Dieser ist komischerweise leer. Es ist, ich glaube, jetzt die erste Sitzung, in der ich jetzt mal sehe, in der da nichts drin steht. Deswegen frage ich jetzt erstmal kurz rum, ob es denn jetzt noch kurzfristig noch irgendwie ein Thema gibt, was jetzt unbedingt noch heute besprochen werden muss. Entschuldigung, ich habe BM vergessen. Ja, Frank, du hast eine Wortmeldung, bitte. Ich wollte nur kurz wissen, ob die Diskussion, die wir letztes Mal hatten, OTS und Kosten, ob das schon jetzt weitergegangen ist oder ob da noch nichts passiert ist. Also sprich die Beteiligung von NRW an Gesamtkosten. Ah, okay. Wer kann dazu was sagen? Ich weiß nicht, Balli, warst du daran beteiligt? Ja, soweit ich weiß, haben wir unsere OTS-Kosten überwiesen. Also, ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, weil ich nicht reingucken kann. Aber eigentlich ist OTS von uns abgesegnet. Es müsste im Protokoll vom letzten Mal eigentlich stehen, dass wir gesagt haben, ja, okay, für die paar in Anführungsstrichen natürlich Euro machen wir den Mehraufwand. Ich muss mal ins Protokoll vom letzten Mal gucken. Nein, das habe ich ja schon. Da steht das auch drin. Nur wir haben diese Bis-zu-Geschichte. Deswegen wollte ich eigentlich nur wissen, ob das jetzt auf Bundesebene schon irgendwie konkretisiert wurde, wie die anderen Landesverbände da beteiligt sind. Aber wenn die Verwaltungstools im Moment nicht laufen, kann man das wahrscheinlich nicht sagen. Also das ist alles kein Problem. Ich vermute, der Bundespol-GF hat eine Info dazu oder ähnlichem. Eiself, bitte. Ich denke mal, dass der Balli nicht 500, sondern 250 überwiesen hat, richtig? Ja, ich habe es gekürzt. So, und wie gesagt, nach meinem Kenntnisstand würde jetzt nicht mehr ist, weil die anderen wohl auch gezahlt haben. Aber wie gesagt, den genauen Stand haben wir genauso das Problem wie ihr. Wir kommen auch nicht auf die entsprechenden Daten zu. Ja, aber ansonsten hätte Detlef mit Sicherheit schon was gesagt. Und das Einzige, was meine Frage ist, damit ich am Montag nicht denke, das Geld bezüglich Wahlkampffinanzierung ist aber jetzt vollständig überwiesen, ne? Balli, bitte, weißt du da was? Schon lange, ja, ist gut. Nein, weil ihr ja nur in Tranchen bezahlt habt, nicht an einem Tag alles überweisen konntet. Deswegen war nur eine Nachfrage. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass wir unserem Mitarbeiter nicht vertrauen und ihm ein ganz gewisses Budget gegeben haben, was er am Tag überweisen darf. Also das technisch bedingt, ja. So. Und wenn ich. Nee, ich sag das lieber nicht. Gut, dann gebe ich gerne auch Frank dann die Wortmeldung, die er jetzt gerade angefordert hat. Bitte. nur als Hinweis, egal wer zukünftig Schatzmeister sein sollte oder nicht, man kann per einfachem Anruf oder Mail ein Tageslimit auch einmalig für einen Tag erhöhen. Dann hat man diese Probleme dann weniger. Das brauchen wir dann, das kann ja der nächste Vorstand machen und es ist ja auch kein Problem, das scheibchenweise zu machen. Ich wollte jetzt nur kurz sagen, natürlich vertrauen wir unserem Mitarbeiter, Bali hatte das ironisch gemeint, denke ich von aus, das ist halt nur ein Sicherheitsfaktor, dass halt die Beträge limitiert sind, weil man weiß ja nie, wer noch in die Leitung guckt. Da es leider nicht möglich ist, HBCI mit extra Chipkarte und Chipkartenleser zu machen, ist das auch die Begrenzung der Beiträge, der Beträge durchaus eine Sicherheitsmaßnahme. Aber das nur dazu. Und wie gesagt, unseren Mitarbeitern vertrauen auf jeden Fall. Ja, das war ironisch gemeint, wenn ich sofort einspringen darf. Selbstverständlich. Ja, ich bitte nur darum, dass diese Einsprünge dann bitte vorher da stehen und nicht erst am Ende der jeweiligen Wortmeldung auch. Und auch bitte auf die Wortmeldung dann auch selber zu achten. Gut. Also auch meinerseits natürlich, also auch ich vertraue unsere Mitarbeiter in der Geschäftsstelle da auch sehr natürlich und vertraue auch darauf, dass unsere Sicherheitsmechanismen da zum Glück auch greifen. Frank, Eiself, du bist noch im Sprechenraum, gibt's. Ah nee, okay, einmal raus, dann gibt's da auch keine Wortmeldung derzeit. Harry hat aber noch eine, bitte. Ja, nur noch eine ganz kurze Info fürs Protokoll. Ich hatte es mit Bali und Daniel schon besprochen. Aufgrund meiner Kandidatur zum Schiedsgericht der Länder und auch zum LGS habe ich natürlich jetzt in den letzten Wochen erstmal meine Beauftragung ruhen lassen und werde mit dem neuen Vorstand dann nochmal genau klären, inwieweit ich da weiter unterstützen kann, da ich von Piraten angesprochen wurde, dass es da mögliche satzungstechnische Bedenken geben könnte, die ich aber bereits ausgeräumt habe. Das war nur als Info. Vielen Dank. Also auch hier auch zur Info, diese satzungstechnischen Bedenken, die da bezüglich dessen geäußert wurde, sind auch also mir zumindest persönlich bekannt und sind auch kein Problem in dem Sinne. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drum, dass das so ist. Auch danke ich natürlich auch Harry bisher für seine Beauftragung, genauso wie ich auch natürlich auch Isan und Vako noch, die auch bisher im LAFO-Team auch aktiv waren, natürlich auch für ihre bisherigen Arbeiten da drin. Bin auch mal gespannt, wie da der 1.8. aussieht, ob sich da noch einiges im LAFO-Team dann auch ändert. Zumindest warte ich das ab. Frank, du hast noch eine Wortmeldung, bitte. Entschuldigung, nur da du die große Verabschiedung machst. Wir waren uns einig, dass das hier jetzt die vorletzte Sitzung ist, korrekt? Ja, genau. Alles klar. Also kommt die ganz große Verabschiedung natürlich erst in 2 Wochen. Du bekommst keine Blumen. Okay, gut. Dann mit den Worten gehe ich dann direkt zum nächsten Punkt, und zwar zu den wichtigen Links und Hinweisen, die wir auch immer aktuell am Schluss einer Sitzung dann auch haben. Die Hinweise, dass auch bitte die Infostände und sonstige Veranstaltungen bitte auch im Infostandkalender einmal zu finden sein sollen, beziehungsweise im Veranstaltungskalender einmal eingetragen werden sollten. Auf diese Weise erhalten wir als Landesvorstand Kenntnis über diese Veranstaltung und dadurch ist auch dann der Versicherungsschutz gegeben. Deswegen auch der Hinweis nochmal dafür. Auch da nochmal der Hinweis, der ist auch schon mal angetragen worden, weil es schon mal hieß, dass der Vorstand einige Veranstaltungen durchführen lässt, ohne sie im Veranstaltungskalender einzufügen. Ich nehme an, wenn ein Landesvorstand an einer Veranstaltung teilnimmt oder auch selber eine macht, hat er dann auch Kenntnis darüber. Das ist ja das Wichtige dafür. So, dann gibt es noch weitere wichtige Listen, wo auch Änderungen bitte gerne selbst nochmal eingetragen werden sollen. Dazu bitte dann auch die jeweiligen Links einmal verwenden oder auch für Änderungen dann auch entsprechend die E-Mail-Adressen, die dazu gelten, mit dazu zu setzen. So, damit würden wir dann auch zum nächsten Punkt kommen. Ein NÖ-Teil ist meines Wissens nach im Moment noch nicht geplant. Wie sehen das meine Vorstandskollegen derzeit? Ich habe jetzt die Frage kurz nicht verstanden. Also in der Tagesordnung ist jetzt quasi der Aufruf zum NÖ-Teil dabei und da ist die Frage, ob wir auch ein NÖ-Teil jetzt auch durchführen, also ob wir noch einen nicht öffentlichen Teil der Sitzung dann auch darstellen lassen. Ist einer denn notwendig heute? Ich wüsste jetzt gerade nicht. Gut, dann findet dann auch entsprechend wohl auch keiner statt. Dann verweise ich dann auf den nächsten Termin, und zwar in zwei Wochen am 29.07.2021 um 20.30 Uhr hier im Mumble in gewohnter Stelle. Bedanke mich natürlich noch vor Ende der Sitzung noch einmal beim Protokoll und bei der Vorbereitung der Sitzung und auch der Nachbereitung der Sitzung natürlich auch schon. Danke, danke, dass ihr da wart, auch für die Aufnahmen natürlich, und beende dann diese Sitzung hiermit um, was haben wir denn für eine Uhrzeit jetzt, 22 Uhr und 8. Vielen, vielen Dank. Auch von mir vielen Dank für die Sitzungsleitung. Das Krähennest, das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.